Emma sprach weiter. Und welche Musik ist Ihnen die liebste? Oh, die deutsche. Sie verführt zum Träumen. Kennen Sie die Italiener? Noch nicht, aber ich sehe Sie nächstes Jahr, wenn ich nach Paris ziehe, mein Jurastudium abschließen. »Wie ich schon die Ehre hatte«, sagte der Apotheker, »Ihrem Herrn Gemahl bezüglich dieses armen Janodar darzulegen, der sich aus dem Staub gemacht hat, dank der Tollheiten, die er beging, kommen Sie in den Genuss eines der komfortabelsten Häuser von Yonville. Ganz besonders praktisch für einen Arzt ist die Tür zur Allee, durch die man ein- und ausgehen kann, ohne gesehen zu werden. Außerdem besitzt es alles, was in einem Haushalt angenehm ist. Waschraum, Küche mit Dienstbotenzimmer, Salon, Obstkeller und so weiter. Das war ein Luftikus, der scheute keine Kosten. Er hat sich hinten im Garten neben dem Wasser eine Laube bauen lassen, bloß um dort im Sommer Bier zu trinken. Und wenn Madame etwas für die Gartenpflege übrig hat, kann sie...« »Meine Frau befasst sich mit so etwas nicht«, sagte Charles. »Lieber bleibt sie, obwohl ihr Bewegung verordnet ist, ständig in ihrem Zimmer und liest.« »So wie ich«, bemerkte Leon. »Was gibt es Schöneres, als abends mit einem Buch am Kamin zu sitzen, während der Wind an den Scheiben rüttelt und die Lampe brennt?« »Nicht wahr?« sagte sie und heftete auf ihn ihre großen, schwarzen, weit geöffneten Augen. »Man denkt an nichts«, fuhr er fort, »die Stunden vergehen. Reglos durchstreift man Länder, die man zu sehen glaubt, und die Vorstellungskraft, die sich um das Erdichtete rankt, verliert sich in Einzelheiten oder folgt dem Lauf der Abenteuer. Sie mischt sich unter die Figuren, fast scheint uns, als poche das eigene Herz unter ihren Kleidern.« so ist es«, sagte sie. »Ist Ihnen zuweilen widerfahren«, erwiderte Leon, »dass Sie in einem Buch auf einen unbestimmten Gedanken stießen, den Sie schon einmal hatten, auf irgendein dunkles Bild, das von weit her kommt, als vollendeter Ausdruck Ihres feinsten Empfindens?« »Das habe ich erlebt«, antwortete sie. »Aus diesem Grund«, sagte er, »schätze ich vor allem die Dichter. Ich finde Verse zärtlicher als Prosa, und sie bringen uns viel leichter zum Weinen.« »Auf Dauer ermüden Sie freilich«, erwiderte Emma. »Dagegen liebe ich zurzeit Geschichten, die man in einem Atemzug liest, bei denen man Angst hat. Ich hasse gewöhnliche Helden und laue Gefühle, die gibt es in der Natur.« »Ja, wirklich«, stellte der Kanzlist fest, »solche Werke berühren das Herz nicht und verfehlen darum, wie mir scheint, das wahre Ziel der Kunst. Es tut so wohl, wenn man neben den Enttäuschungen des Lebens in Gedanken Zuflucht nehmen kann zu edlen Charakteren, zu reinen Gefühlen und Bildern von Glück. Was mich betrifft, der ich hier lebe, fern von der Welt, so ist das meine einzige Zerstreuung. Doch Yonville hat so wenig zu bieten.« »Wie Tost, höchstwahrscheinlich«, erwiderte Emma. »Deshalb war ich immer bei einem Lesekabinett abonniert.« »Wenn Madame mir die Ehre erweisen will, davon Gebrauch zu machen«, sagte der Apotheker, der die letzten Worte mitgehört hatte, »meine eigene Bibliothek steht zu Ihrer Verfügung und sie enthält die besten Autoren, Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, das Echo des Feuilletons und so weiter. Außerdem beziehe ich regelmäßig verschiedene Blätter, darunter den Fanal de Rouen, täglich, denn vorteilhafterweise bin ich Korrespondent für die Bezirke Buchy, Forges, Neufchâtel, Yonville und Umgebung.« Seit 2,5 Stunden saß man bei Tisch. Die Magd Artemise, die in ihren geflochtenen Latschen nachlässig über die Fliesen schlurfte, brachte nämlich jeden Teller einzeln herein, vergaß alles, achtete auf nichts und ließ ständig die Tür zum Billardzimmer offen, sodass der Riegel an die Wand schlug. Ohne es zu bemerken, ganz gefangen von der Unterhaltung, hatte Leon den Fuß gegen eine der Sprossen des Stuhls gestellt, auf dem Madame Bovary saß. Sie trug ein kleines Halstuch aus blauer Seide, das einen gefältelten Batistkragen wie eine steife Krause zusammenhielt, und je nachdem, wohin sie den Kopf bewegte, verschwand der untere Teil ihres Gesichts im Stoff oder tauchte sanft daraus hervor. Auf diese Weise, einer neben dem anderen, während Charles und der Apotheker fachsimpelten, vertieften sie sich in eines jener unbestimmten Gespräche, bei denen die zufällig aufeinanderfolgenden Sätze einen stets zurückführen auf den festen Mittelpunkt einer gemeinsamen Sympathie. Theateraufführungen in Paris, Romantitel, neue Quadrillen und die Welt, die sie nicht kannten, Tost, wo sie gelebt hatte, Yonville, wo beide waren. Alles wurde geprüft, über alles gesprochen, bis zum Ende des Mahls. Als der Kaffee aufgetragen war, ging Félicité das Schlafzimmer im neuen Haus zu richten, und alsbald erhob der Kreis sich von der Tafel. Madame Lefrançois schlief neben dem erloschenen Feuer, während der Stallbursche mit einer Laterne in der Hand auf Monsieur und Madame Bovary wartete, um sie nach Hause zu geleiten. In seinem roten Haar steckten Strohhalme und er hinkte auf dem linken Bein. Nachdem er den Regenschirm des Herrn Pfarrer in die andere Hand genommen hatte, machte man sich auf den Weg. Das Dorf lag im Schlaf. Die Pfeiler der Markthalle warfen lange Schatten. Die Erde schimmerte grau, wie in einer Sommernacht. Weil aber das Haus des Arztes nur 50 Schritt vom Gasthof entfernt war, musste man sich fast augenblicklich gute Nacht wünschen und die Gesellschaft ging auseinander. Emma spürte schon im Vorraum, dass ihr etwas wie feuchte Wäsche auf die Schultern fiel, die Kälte des frischen Verputzes. Die Wände waren neu und die Holzstufen knarrten. Im Schlafzimmer im ersten Stock drang weißliches Licht durch die vorhanglosen Fenster. Undeutlich sah man Baumwipfel und weiter entfernt halb im Nebel versunkene Wiesen, die im Mondschein dampften, dem Lauf des Flusses folgend. Mitten in der Wohnung häuften sich bunt durcheinander Schubkästen, Flaschen, Gardinenstangen, vergoldete Bettsäulen zusammen mit Matratzen auf Stühlen und Waschschüsseln auf dem Boden. Die beiden Männer, von denen die Möbel hergebracht worden waren, hatten einfach alles abgeladen. Es war das vierte Mal, dass sie an einem unbekannten Ort nächtigte. Das erste Mal am Tag ihres Eintritts in die Klosterschule, das zweite Mal bei ihrer Ankunft in Tost, das dritte Mal in La Vaubyessard, das vierte Mal nun hier. Und jedes Mal hatte in ihrem Leben so etwas wie ein neuer Abschnitt begonnen. Sie glaubte nicht, dass die Dinge sich an verschiedenen Schauplätzen von der gleichen Seite zeigen konnten. Und nachdem der bisher gelebte Teil schlecht gewesen war, wurde der noch verbleibende gewiss besser. Am nächsten Morgen, als sie erwachte, sah sie den Kanzlisten auf dem Platz. Sie war im Hauskleid. Er hob den Kopf und grüßte. Sie nickte kurz und schloss das Fenster. Leon wartete den ganzen Tag, dass es endlich 6 Uhr wurde. Doch als er den Gasthof betrat, war niemand da, außer Binet an seinem Tisch. Das Essen vom Abend zuvor war für ihn ein großes Ereignis. Noch niemals hatte er bis zu diesem Zeitpunkt 2 Stunden hintereinander mit einer Dame geplaudert. Wie hatte er es vermocht, ihr in solcher Sprache diese Unzahl von Dingen darzulegen, die er früher nicht so gut ausgedrückt hätte? Er war normalerweise schüchtern und wahrte jene Zurückhaltung, die etwas von Anstand hat und gleichzeitig von Verstellung. Man fand in Yonville, seine Umgangsformen seien comme il faut. Er hörte zu, wenn reife Leute debattierten und wirkte nicht wie ein Phantast in politischen Dingen, was bemerkenswert ist für einen jungen Mann. Außerdem besaß er Talente. Er aquarellierte, konnte Noten lesen und beschäftigte sich gern mit Literatur nach dem Abendessen, wenn er nicht Karten spielte. Monsieur Homais schätzte ihn wegen seiner Bildung. Madame Homais mochte ihn wegen seiner Zuvorkommenheit, denn häufig begleitete er die kleinen Homais in den Garten, verschmierte Belger, die äußerst schlecht erzogen waren und etwas phlegmatisch wie ihre Mutter. Um sie kümmerte sich außer dem Mädchen noch Justin, der Apothekerlehrling, ein entfernter Cousin von Monsieur Homais, den man aus Barmherzigkeit ins Haus genommen hatte und zugleich als Diener. Der Pharmazeut erwies sich als der allerbeste Nachbar. Er gab Madame Bovary Empfehlungen für Lieferanten, ließ eigens seinen Cidre-Händler kommen, verkostete selber das Getränk und überwachte im Keller, dass die Fässer richtig gelagert wurden. Er verriet auch, was sie anstellen musste, um sich ihren Buttervorrat günstig zu verschaffen, und traf eine Abmachung mit Lestiboudois, dem Küster, der sich neben seinem Kirchen- und Totengräberamt um die wichtigsten Gärten von Yonville kümmerte, stundenweise oder übers ganze Jahr, ganz nach Wunsch der Klientel. Nicht allein das Bedürfnis, anderen zu helfen, trieb den Apotheker zu so viel öliger Herzlichkeit. Dahinter steckte eine Absicht. Er hatte gegen das Gesetz vom 19. Ventose des Jahres 11 verstoßen, welches in Artikel 1 jedem, der nicht über ein entsprechendes Zeugnis verfügt, die Ausübung der Medizin untersagt. Und so war Homais aufgrund finsterer Denunziationen nach Rouen zitiert worden, vor den königlichen Staatsanwalt in sein Privatkabinett. Der hohe Beamte hatte ihn stehend empfangen in seiner Robe, Hermelin über der Schulter und Barett auf dem Kopf. Es war am Morgen vor der Sitzung des Gerichts. Man hörte draußen auf dem Flur die groben Stiefel der Gendarmen und etwas wie das ferne Knirschen mächtiger Schlösser, die verriegelt wurden. Dem Apotheker rauschte das Blut in den Ohren, dass er fürchtete, gleich einen Schlaganfall zu bekommen. Schon sah er unterirdische Verliese, seine Familie aufgelöst in Tränen, die Apotheke verkauft, alle Behälter verstreut. Er musste ein Kaffeehaus aufsuchen und ein Glas Rum mit Selterswasser trinken, um sich von dem Schreck zu erholen. Mit der Zeit verblasste die Erinnerung an diese Admonition, und wie einst hielt er wieder harmlose Sprechstunden im Hinterzimmer seines Ladens. Aber der Bürgermeister hatte es auf ihn abgesehen, Kollegen waren missgünstig, man musste mit allem rechnen. Wenn er Monsieur Bovary durch Aufmerksamkeiten für sich gewann, erwarb er sich seine Dankbarkeit und verhinderte, dass er später einmal redete, sollte er irgendetwas bemerken. Darum brachte Homais ihm jeden Morgen die Zeitung und verließ nachmittags oft für ein Weilchen die Apotheke, um mit dem Sanitätsbeamten ein wenig zu plaudern. Charles war niedergeschlagen. Es kamen keine Patienten. Stundenlang saß er herum, ohne ein Wort zu sagen, legte sich in seinem Sprechzimmer schlafen oder beobachtete seine Frau beim Nähen. Um auf andere Gedanken zu kommen, arbeitete er im Haus wie ein Knecht und versuchte sogar, den Dachboden zu streichen mit einem Rest Farbe, den die Maler zurückgelassen hatten. Aber die Geldangelegenheiten machten ihm Kopfzerbrechen. Er hatte so viel ausgegeben für die Reparaturen in Tost, für Madames Kleider und für den Umzug, dass die gesamte Mitgift, über 3000 Écu, innerhalb von 2 Jahren aufgebraucht war. Wie viele Dinge waren zudem beim Transport von Tost nach Yonville beschädigt worden oder verloren gegangen, den gipsernen Pfarrer gar nicht mitgerechnet, denn der war bei einem allzu kräftigen Ruck vom Karren gefallen und auf dem Pflaster von Quincampoix in 1000 Scherben zerschellt. Eine angenehmere Sorge lenkte ihn jedoch ab, nämlich die Schwangerschaft seiner Frau. Je näher der Zeitpunkt für die Geburt herankam, desto liebevoller umhegte er sie. Ein anderes fleischliches Band war im Entstehen, und er hatte das stete Gefühl, ihre Beziehung sei nun vollkommener. Wenn er von Weitem ihre trägen Schritte sah und ihren Leib, der sich sachte, drehte über den von keinem Mieder eingeschnürten Hüften, wenn sie einander gegenüber saßen und er sie ausgiebig betrachtete, die matt in ihrem Armstuhl lehnte, dann kannte sein Glück keine Grenzen. Er sprang auf, umarmte sie, strich ihr mit den Händen übers Gesicht, nannte sie kleines Mütterlein, wollte mit ihr tanzen und plapperte halb lachend, halb weinend zärtlichen Unsinn daher, alles, was ihm gerade einfiel. Die Vorstellung, ein Kind gezeugt zu haben, berauschte ihn. Nichts fehlte ihm mehr. Er kannte das ganze menschliche Leben und er richtete sich darin behaglich ein, heiteren Gemüts. Emma spürte zunächst große Verwunderung. Dann wollte sie rasch entbunden werden, um zu erfahren, wie es ist, Mutter zu sein. Da sie aber nicht unbegrenzt Geld ausgeben, keine Wiege in Form eines Nachens mit rosa Seidenvorhängen und keine bestickten Häubchen anschaffen konnte, verzichtete sie in einem Anfall von Bitterkeit auf die Ausstattung und bestellte alles bei einer Handwerkerin im Dorf, ohne irgendetwas auszuwählen oder zu besprechen. Sie vertrieb sich also nicht die Zeit mit jenen Vorbereitungen, bei denen die Zärtlichkeit der Mütter langsam auf den Geschmack kommt, und vielleicht war ihre Zuneigung deshalb von Anfang an geringer. Da jedoch Charles bei jeder Mahlzeit von dem Balg redete, dachte auch sie häufiger daran. Sie wünschte sich einen Sohn. Stark sollte er sein und dunkelhaarig. Sie wollte ihn George nennen. Und der Gedanke, dass ihr Kind ein männliches Wesen sein werde, war eine Art zukünftige Rache für ihre ganze eigene Ohnmacht in der Vergangenheit. Ein Mann ist wenigstens frei. Er kann Leidenschaften und Länder erkunden, Hindernisse überwinden und kostet das fernste Glück. Eine Frau aber ist ständig eingeschränkt, passiv und nachgiebig zugleich, hat sie gegen sich die Schwäche ihres Fleisches und die Abhängigkeit vom Gesetz. Ihr Wille flattert wie der von einem Band gehaltene Schleier ihres Huts bei jedem Windstoß. Stets gibt es irgendein Begehren, das lockt, irgendeine Anstandsregel, die hemmt. Sie gebar an einem Sonntag gegen 6, bei Sonnenaufgang. »Ein Mädchen«, sagte Charles. Sie wandte sich ab und wurde ohnmächtig. Kurz darauf kam Madame Homais herbeigelaufen und umarmte sie, desgleichen Mutter Lefrançois aus dem Lion d'Or. Der Apotheker als taktvoller Mensch rief seine vorläufigen Glückwünsche bloß durch die halboffene Tür. Er wollte das Kind sehen und fand es wohlgebildet. Während ihrer Genesung war sie sehr damit beschäftigt, einen Namen für ihre Tochter zu finden. Zunächst ging sie alle durch, die eine italienische Endung hatten, wie Clara, Luisa, Amanda, Atala. Auch Galsuinde gefiel ihr gut, besser noch Isolde oder Leocadie. Charles wünschte sich, das Kind möge so heißen wie seine Mutter. Emma war dagegen. Man überflog den Kalender von einem Ende zum anderen und man zog Fremde zu Rat. »Monsieur Léon«, sagte der Apotheker, »mit dem ich neulich gesprochen habe, wundert sich, dass Sie nicht Madeleine nehmen, denn das ist zurzeit ungeheuer in Mode.« Doch Mutter Bovary protestierte laut gegen diesen Namen einer Sünderin. Monsieur Homais wiederum hatte für all jene eine Schwäche, die an einen großen Mann erinnerten, ein berühmtes Ereignis oder eine edle Idee. Und nach dieser Methode hatte er auch seine 4 Kinder getauft. So stand Napoleon für Ruhm und Franklin für die Freiheit. Irmar war vielleicht ein Zugeständnis an die Romantik. Athalie jedoch eine Huldigung an das unsterblichste aller Meisterwerke der französischen Bühne, denn seine philosophischen Überzeugungen standen seiner Bewunderung für die Künste nicht im Weg. Der Denker in ihm erstickte nicht den empfindsamen Mann. Er wusste zu unterscheiden, konnte Fantasie von Fanatismus trennen. Bei dieser Tragödie zum Beispiel missbilligte er die Gedanken, bewunderte jedoch den Stil. Er verdammte den Gesamtplan, freute sich jedoch an jeder Einzelheit und ertobte gegen die Figuren, während er sich für ihre Reden begeisterte. Wenn er die großen Stellen las, war er entzückt, doch wenn er bedachte, dass die Pfaffen daraus Nutzen zogen für ihr Geschäft, grämte er sich zu Tode. Und in diesem Wirrwarr der Gefühle, in das er sich verstrickte, hätte er am liebsten Racine mit beiden Händen bekränzt und zugleich ein Viertelstündchen die Meinung gesagt. Zuletzt erinnerte sich Emma, dass sie auf Schloss La Vaubyessard gehört hatte, wie die Marquise eine junge Frau mit Berthe ansprach. Also wurde dieser Name gewählt. Und da Vater Rouault nicht kommen konnte, bat man Monsieur Homais zum Taufpaten. Als Geschenk brachte er lauter Produkte aus seinem Unternehmen, und zwar 6 Schachteln Brustbeeren, ein ganzes Glas Racahou, 3 Büchsen Eibischbonbons und dazu noch 6 Stangen Candiszucker, die er in einem Schrank gefunden hatte. Am Abend der Feier gab es ein großes Essen. Der Pfarrer war zugegen. Man kam in Stimmung. Monsieur Homais stimmte beim Likör Le Dieu des Bonnes Gens an. Monsieur Léon sang eine Barcarole und die alte Madame Bovary, die Taufpatin, war eine Romanze aus der Zeit des Kaiserreichs. Schließlich verlangte Monsieur Bovary Senior, man solle das Kind herunterbringen und taufte es mit einem Glas Champagner, den er ihm von oben über den Kopf goss. Diese Verhöhnung des ersten aller Sakramente empörte den Abbé Bournisien. Vater Bovary antwortete mit einem Zitat aus La Guerre des Dieux. Der Pfarrer wollte gehen. Die Damen flehten. Homais vermittelte, der Geistliche ließ sich zum Wiederhinsetzen bewegen und trank ruhig aus dem Unterteller sein halb geleertes Tässchen Kaffee. Monsieur Bovary Senior blieb noch einen Monat in Yonville und beeindruckte die Dorfbewohner durch eine stolze Feldmütze mit silbernen Tressen, die er jeden Morgen trug, wenn er auf dem Platz seine Pfeife rauchte. Da er auch die Gewohnheit besaß, viel Schnaps zu trinken, schickte er die Magd häufig in den Lion d'Or, damit sie ihm eine Flasche kaufe, die für seinen Sohn angeschrieben wurde. Und er verbrauchte zum Parfümieren seiner Tücher das gesamte Kölnisch Wasser aus dem Vorrat der Schwiegertochter. Diese fühlte sich keineswegs unwohl in seiner Gesellschaft. Er war herumgekommen auf der Welt. Er sprach von Berlin, von Wien, von Straßburg, von seiner Zeit als Offizier, den Mätressen, die er gehabt, den großen Gelagen, an denen er teilgenommen hatte. Außerdem zeigte er sich liebenswürdig und manchmal auf der Treppe oder auch im Garten fasste er sie um die Taille und rief, »Charles sei auf der Hut!« Da bekam Mutter Bovary Angst um das Glück ihres Sohnes und weil sie fürchtete, ihr Mann könne mit der Zeit einen unmoralischen Einfluss haben auf die Gedanken der jungen Frau, drängte sie auf schnelle Abreise. Vielleicht hatte sie noch schlimmere Sorgen. Monsieur Bovary war ein Mann, der vor nichts zurückschreckte.